führte sie wie heute zu umfangreicher Abholzung, Landschaftszerstörung und kulturellen Verschiebungen, weil die Menschen dieser Umwelt ihre Lebensweise aufzwingen wollten? Oder gelang es den Gesellschaften früherer Zeiten, ihre von außerhalb kommenden Praktiken an die örtliche Situation anzupassen? Ein klassisches Beispiel für eine in tropische Wälder eingeführte, stärker landwirtschaftliche Neuerung ist der Reistyp, der heute auf der ganzen Welt am weitesten verbreitet ist. Oryza sativa. Genetischen und archäobotanischen Untersuchungen zufolge entstand der Reis vor rund 9000 Jahren im Becken des Yangtze in Südchina aus einem wilden, in Feuchtgebieten heimischen Gras. Von dort aus entwickelte sich die Unterart Oryza sativa subspecies japonica in verschiedene Richtungen weiter und wanderte nach Norden bis an die Grenze ihrer Temperaturtoleranz sowie nach Süden in die tropischen Wälder Süd- und Südostasiens. Japonica gelangte nach Indien und trug zusammen mit den dort ansässigen Formen, die man in den Flussniederungen des Ganges bereits vor 5000 Jahren, auf den Inseln und dem südostasiatischen Festland vor ungefähr 4000 Jahren angebaut hatte, zur Entstehung der heutigen Unterart Oryza sativa subspecies indica bei. Obwohl der Reis von einem wilden subtropischen Gras abstammt, das beträchtlichen Niederschlag benötigt, musste er hier in offenen Landschaften angebaut werden, was scheinbar die Rodung von Wäldern notwendig machte. Dies gilt insbesondere, als man in China vor rund 6000 Jahren den intensiveren Nassreisanbau einführte, um seinen Energiegehalt besser zu nutzen. Reisterrassen erforderten beträchtliche Eingriffe in die Landschaft und eine ganzjährige Wasserzufuhr. Die Kolbenhirse wurde ebenfalls in China domestiziert und begleitete den Reis auf seinem Weg nach Süden. Da diese Nutzpflanze trockene, offene Landschaften bevorzugt, stellte sie, insbesondere in den Tropen, ihrerseits hohe Ansprüche an die Anbauflächen. Erwartungsgemäß war die Verbreitung solcher Nutzpflanzen in den tropischen Wäldern Südostasiens ganz allgemein mit umfangreicher Waldrodung verbunden. Die Folge waren auffällige neue Landschaftsbilder, so die von der UNESCO geschützten Reisterrassen in der Provinz Ifugao auf den Philippinen, zu denen heute die Touristen strömen. Wann die Nutzpflanzen im Einzelnen eingeführt wurden, lässt sich aber nur schwer feststellen, denn die kleinen Reis- und Hirsekörner bleiben an archäologischen Fundstätten nur selten erhalten und sorgfältiges Sieben ist in der Archäologie erst seit kurzer Zeit gängige Praxis. Die ältesten archäobotanischen Indizien für Reis auf dem südostasiatischen Festland sind 3500 bis 4000 Jahre alt und finden sich an der thailändischen Küste. Weiter landeinwärts wurden Reis und Hirse vor 3000 Jahren angebaut. Betrachtet man die Inseln Südostasiens, so finden sich erste Hinweise auf Reisanbau ungefähr zur gleichen Zeit in Borneo. Zum Teil stützen sich die Befunde aber auf Abdrücke von Reiskörnern, die in Keramikgegenständen zurückgeblieben sind. Aus Gebieten mit trockeneren, jahreszeitlich geprägten tropischen Wäldern gibt es Belege, wonach die Anbauflächen für die neuen, produktiven Getreidesorten durch Brandrodung geschaffen wurden. Dennoch kam es nicht immer zur Zerstörung. In den immergrünen, tiefgelegenen Regenwäldern des südostasiatischen Festlandes und der Inseln wurde der Reis- und Hirseanbau häufig mit der Kultivierung von Yams- und Taro-Wurzeln kombiniert. In kleineren, offeneren Waldstücken auch mit den stärkehaltigen Sago-Palmen.